Hey, hey, hey. Hallo. Long time no see. Ja, hat Gründe. Es hat Gründe. Ich glaube, es bringt nicht mal was, jetzt auf das Datum von der Folge zu gucken, weil die kam ja auch 2 Wochen später raus. Und dann noch die Wochen, wo wir jetzt nicht aufnehmen konnten, ist auf jeden Fall eine Weile her. Aber so ist ja meistens bei uns. Ja, ist ja okay. Deswegen ist die Vorfreude viel größer. Das kennen die Leute schon. Die sind dann immer mehr überrascht, wenn dann doch was rauskommt. Ja, perfekt. Ja, ich war in China. Und du? Was hast du für eine Ausrede? Ich war da. Ich hätte aufnehmen können alleine. Ja, okay, gut. Ich weiß es schon gar nicht mehr, was alles war. Ja, war viel. Ich habe mir auch gar nicht so viel aufgeschrieben, aber ein paar Sachen, wo ich jetzt drauf geguckt habe und gelesen habe, dass die echt schon lang her sind. Und da weiß ich nicht, ob ich das noch alles zusammenbekomme, aber ich habe noch zur letzten Folge was aufgeschrieben, wo ich ja im Urlaub war. Da haben wir bei der Heimfahrt gedacht, wir essen noch kurz was. Und dann sind wir in Ulm raus, da ist ja direkt ein Ikea, so an der Bundesstraße dran, mehr oder weniger. Also man kann da direkt zu außen rausfahren, ohne sich groß in Ulm aufzuhalten. Und da hat mich als erstes überrascht, dass die jetzt zum Bestellen, eigentlich wie bei McDonald's und so, solche riesen Touchscreens haben. Und dann tust du da auch alles konfigurieren und dann zahlen. Und dann kriegst du halt eine Nummer und dann können die es direkt schon vorbereiten und du holst einfach nur noch ab. Spart Zeit. Ja, ich kenne die riesen Touchscreens, aber nur von der Suche, wo was ist. Im Ikea? Im Ikea, ja. Ja, da ist das vielleicht jetzt auch Neues. Da war ich seitdem auch nicht mehr drin. Ich war die letzten paar Male wirklich nur noch zum Essen da. Okay. Und eine andere Neuerung ist, dass es jetzt, vielleicht gibt es auch schon eine Weile, keine Ahnung, aber für mich war es zumindest neu, ist, dass es jetzt Sauerkraut an dieser Theke gibt. Man kann auch auswählen, dass man Sauerkraut-Hotdog bestellen will, aber man kriegt trotzdem ganz normalen Hotdog und es kostet auch gleich viel und man packt dann einfach da, wo die Gürkchen sind, packt man dann einfach noch Sauerkraut mit drauf. Ja. Und das ist geil. Ja, ich mag kein Sauerkraut. Stimmt, du bist nicht so der Krauttyp. Nee, generell nicht so der saure Typ. Sauer finde ich gar nicht geil. Ach, jetzt komm. Nee, ich fand's cool. Ich habe mir da ordentlich voll geladen. Geil. Das war noch ein ganz alter Punkt, den ich aufgeschrieben habe, aber war auch nur ganz kurz. Ja, zum Reinstarten. Ja, leg mal los. Und damit herzlich willkommen zu Folge 136 von Carsten San Crusoe, dem Podcast für Gestrandete. Herzlich willkommen, Bubi. Hallo. Ich glaube, jetzt funktioniert wieder alles. Ich habe die Seite gecheckt, wo ich immer die Folgen hochlade. Und vielleicht schafft es die Folge pünktlich an Mann und die Frau ranzukommen. Und ihr könnt sie dann in vollen Zügen genießen. Und wir machen keine leeren Versprechungen mit. Ah, jetzt kommt sie, jetzt klappt es. Ich habe ja, glaube ich, dann den Status auch übernommen, weil du ja in China warst. Und das wäre schwierig gewesen, das irgendwie zu koordinieren mit Zeitverschiebung und so. Und da habe ich gedacht, ich mache kurz einen kleinen Status-Update, habe mich auch gefreut, habe gedacht, jetzt klappt alles. Und dann hat es trotzdem nicht geklappt, nochmal eine Woche oder so warten müssen, bis es losgeht. Aber ich sag jetzt tut's. Okay, dann sind wir mal gespannt, ich und alle unsere Zuhörer. Ja, was ging in China? Ja, in China, ich hatte wieder meine letzte Maschine ist rausgegangen dieses Mal. Und es stand jetzt, muss ich da nicht mehr hin, ich habe mein Projekt 1A abgeschlossen. Wie oft warst du jetzt schon? Insgesamt war ich jetzt 5-mal oder 6-mal. 5-mal ist echt häufig. Also ich habe auch im Kopf, dass es häufig war, aber so oft. Jetzt kennst du dich eigentlich aus, wie es da läuft. Ja, auf jeden Fall. Also ich bin China-Profi. Aber Chinesisch sprechen ist trotzdem noch nicht drin. Nee, ganz und gar nicht. Also nur so Billo-Wörter wie Prost oder sowas. Ich glaube, man bräuchte es da schon, weil Englisch ist bei denen auch nicht so weit verbreitet. Ja, ganz schwierig. Können also, wenige. Ja, ich würde sagen, 3% von den Chinesen können einigermaßen ein bisschen Englisch. Ja. Okay. Das ist wirklich echt stressig manchmal. Aber in der Kneipe abends ein Bier bestellen ging dann auch mit Zeichensprache. Ja, es gibt neben dem Hotel, gibt es, keine Ahnung, 2 Minuten Fußmarsch, gibt es eine gute Kneipe. Und da bin ich eigentlich mit meinem Kollege jeden Tag hin, weil ich die auch schon kannte. Ich habe auch den WeChat-Kontakt von dem Barkeeper letzten Mal gehabt. Ja. Für Leute, die es nicht kennen, WeChat ist das chinesische WhatsApp. Und dann sind wir da eigentlich jeden Tag hin und mussten nur zwei Finger hochhalten und dann wusste er schon Bescheid. Okay. Ja, das war überragend, ja. Und da läuft immer Fußball oder sonst irgendwelchen Sport oder wenn wir irgendwo Fußball schauen wollen, gehen wir auf Google Translator und geben da ein, können wir bitte Fußball schauen oder sowas. Ah, okay. Und dann organisieren die das für uns, weil wir sind Stammkunden. Das ist cool, das ist richtig cool. Chinesen. Die freuen sich halt dann auch immer, wenn sie einem eine Freude machen können. Ja, aber es war auch echt, diesmal gab es ein Erlebnis, von dem wollte ich auch erzählen. Mhm. Und zwar waren wir gezwungen, dieses Mal hin zu's Economy zu fliegen, ganz normal. Normalerweise fliegen wir Premium Economy. Auf Langstreckenflügen, ich glaube größer 8 Stunden und das sind ja 12 Stunden, also lohnt sich das auf jeden Fall schon. Ja. Nur diesmal war der Flug so überbucht auf Premium Economy, dass es nicht möglich war beim Hinflug. Und Rückzugs dafür als Ausgleich durften wir dann Business fliegen. Mhm. Und ich und mein Kollege, der ist 20, der ist jetzt auch das erste Mal auf Montage gewesen, so richtig. Und wir haben uns die ganze Zeit schon richtig gefreut, weil wir haben uns auch gut verstanden, dass wir uns so gefreut, dass wir Business zurückfliegen können, in die Loge gehen, da voll fressen, dann überall was trinken und einfach nur eine gute Zeit haben auf dem Flug, weil es halt wirklich echt angenehm ist, Business zu fliegen. Business ist das, wo jeder so wie so eine kleine Kabine hat mit so einem verstellbaren Mit einem Bett. Verstellbaren Sitz, den kannst du komplett flach umklappen mit einem Bett, dann hast du einen riesigen einen verhältnismäßig riesigen Bildschirm. Ja. Den kannst du auch links, rechts verschieben, so wie du es gern hättest. Okay. Dann hast du unter deinem Bildschirm, das ist quasi Teil vom Sitz vor dir, dann hast du so noch so eine kleine Fußraste. Und dein Sitz hat auch nochmal so eine Fußraste wie so Massagesitze. Ja. Und die schließt dann bündig an die Fußraste beim Fernseher an und dann hast du eigentlich eine 2 Meter Liege. Okay. Ja. Und da hast du gut schlafen können. Ja, schlafen war nicht so drin, weil es ist ein Tagsüberflug gewesen. Deswegen sollte man eigentlich wach bleiben wegen dem Jetlag. Ah, okay. Aber ein bisschen geschlafen habe ich trotzdem. Und du kriegst so einen Matratzentopper. Mhm. Dann hast du eigentlich wie eine Matratze da drauf. Okay. Das ist schon deluxe. Kriegst du auch so Pantoffeln, oder? Du kriegst auch Pantoffeln, ja. Kriegt man da auch anderes, mehr Filme oder so? Gibt es da dann auch eine Zweiklassengesellschaft? Mehr Filme nicht, aber du kriegst richtig gute Kopfhörer, die sind da schon dabei. Also die sind wirklich echt angenehm, auch so Overhead-Kopfhörer. Mhm. Und ja, die sind schon top. Okay, geil. Kann ich nicht meckern, aber das Essen, es gab Entenbrust. Also das, was man auf dem Flug dann bekommt. Genau, es gab Entenbrust mit Kartoffeln oder sonst irgendwas und einer richtig guten Bratensauce. Und ich würde sagen, die Entenbrust ist eine... Wenn die Entenbrust von meiner Oma eine 10 von 10 ist, war das eine 8 von 10. Okay, und das auf einem Flieger ist schon echt heftig. Sehr geil. Aber es gab ein Problem und zwar einen Tag davor, beziehungsweise 2 Tage davor, waren wir fertig mit unserem Geschäft und sind aus der Stadt, wo wir waren, in Jinan, nach Peking gegangen, dass wir es nicht so weit zum Flughafen haben, haben dann noch eine Nacht da gepennt und dem Sonntag, genau da wollten uns dann ein paar Chinesen noch rumführen in Peking, dass wir da noch ein bisschen was angucken können, noch eine gute Zeit haben, einen schönen Sonntag haben. Aber mein Kollege hat dann im Restaurant beschlossen, ja, er hat Magenprobleme, er muss jetzt aufs Klo und dann kam er ewig lang nicht wieder und dann habe ich mal geschaut, ja, wo bleibt er denn? Ja, dann hing er halt über der Schüssel, musste auch kotzen. Und dann hat er halt so Probleme gehabt mit Magen und Darm und so. Dann haben wir ihn heimgebracht ins Hotel, hat den ganzen Tag da gechillt. Scheiße. Und dann hat er abends noch geschrieben, ja, er wird es gern von dem Arzt durchchecken lassen. Dann sind wir noch mit ihm ins Krankenhaus, ins Internationale, weil nur die Ärzte da sprechen Englisch. Mhm. Und dann sind wir dahin und hat er noch Kochsalzlösung bekommen, dass er da einigermaßen fit für den nächsten Tag ist. Hat dann aber mehr oder weniger geklappt. Konnte mit zurückfliegen, aber aus unseren Plänen, den ganzen Tag zu essen und zu trinken, ist dann halt für ihn nichts geworden. Ah, nein, er konnte es gar nicht ausnutzen, euren Vorteil. Er konnte es überhaupt gar nicht ausnutzen und das hat mir richtig leid getan. Aber ich saß halt daneben und habe die ganze Zeit Gin Tonics getrunken, lecker Bierchen, ja. Das heißt, man ist in einem anderen Wartebereich am Gate, bevor es losgeht. Du kannst in die Business Lounge gehen, was wir gemacht haben. Und da gibt es ein Buffet, ist alles gratis. Mhm. Es gibt auch eine Bar, auch alles gratis. Kannst du dir auch selber deine Drinks mixen, weil da gibt es keinen Barkeeper. Okay. Dann nehme ich dir einfach das, was du Bock hast. Kannst in deiner Sickflasche auch noch ein bisschen was abfüllen für schlechte Zeit. Ja, aber brauchst du nicht, weil auf dem Flug gibt es gerade genug, aber theoretisch schon. Oh je. Ich weiß gar nicht, wo die bei Flughäfen ist. Mir ist vielleicht ein, zweimal aufgefallen, wo so eine Business Lounge ist. Ich weiß gar nicht, wo man da hingehen müsste an dem Flughafen. Da gibt es ja auch immer so Deckenschilder und dann steht immer noch Lufthansa Business Lounge oder sowas drauf. Ah, okay. Ja, da muss man dann wirklich aber auch danach suchen. Okay. Dann gehst du da hin, zeigst dein Ticket oder dein Reisepass, reicht meistens auch. Und dann gehst du da hoch und hast eine gute Zeit. Mhm. So haben wir es auch in München gemacht, da gibt es einfach Fassbier. Sehr gut. Ja, das ist traumhaft. Ja, und ich war jetzt so oft in China und habe jedes Mal meine Meilen gesammelt. Das ist quasi ein Spartipp. Sammelt eure Meilen. Wenn ihr oft nach China fliegt, ja. Dass ich jetzt einen Status habe. Ich bin jetzt Frequent Traveler und darf jetzt in jede Star Alliance, also Lufthansa Business Loge rein gehen. Bis Februar 26. Okay. Ja. Und dann verfliegt dieser Status, oder? Und dann verfliegt dieser Status, je nachdem, wie viel ich jetzt bis 26 fliege. Ich habe nämlich, glaube ich, auch mal eine Weile viel immer mit den gleichen Sachen fliegen müssen und habe dann auch geguckt, dass ich diese Flugmeilen sammle, weil mir auch Kollegen gesagt haben, da kannst du dann irgendwann mal upgraden auf Business und keine Ahnung was, also ohne was dazu zu zahlen. Oder du kannst dir in dem Shop ja irgendwelches Zeugs holen. Und ich habe es aber verpasst, das alles einzulösen. Ei. Und weiß auch gar nicht, ob ich genug für irgendwas hätte, aber vielleicht so eine chillige Gürtelschnalle von diesen, das kann man sich ja holen, von diesen normalen Sitzgurten im Flugzeug. Ja. Dieser Verschluss als Gürtelschnalle gibt es ja. Nicht mal das habe ich hinbekommen. Ah, scheiße. Ja, hat sich für mich nicht gelohnt. Aber denkt dran, das dann auch einzutauschen, einzusetzen, wenn ihr genug Meilen gesammelt habt. Ja, also ich kann jetzt das gerade mal schön öffnen, meine Meilen-App. Und ich kann dir dann sagen, ich habe 33.040 Meilen bin ich jetzt geflogen und davon kann ich mir zum Beispiel eine Playstation holen. Für 17.000 Meilen kriege ich ein One-Way-Ticket nach Madrid. Das heißt, für 34.000 Meilen würde ich auch wieder zurückkommen, logischerweise. Yeah. Oder für 19.000 Meilen kriege ich ein Dreierset Lufthansa-Handtücher, was in keinem Verhältnis steht irgendwie. Ja doch, ich glaube, Handtücher sind unverhältnismäßig teuer. Ja. Ja, ich glaube schon. Für 14.000 kriege ich so einen coolen Geldbeutel, nur für Karten. Okay. Und ja, noch so viel anderes Quatsch. Ja, der Flug hört sich schon gut an im Vergleich zu den Sachwerten. Ja, dass das in einem Verhältnis steht, ein 50-Euro Airbnb-Gutschein sind 15.000 Meilen. Heißt, okay. Ich hätte 100-Euro Airbnb-Gutschein, könnte ich mir holen. Okay, auch schon mal was. Dass man da mal versteht, wie viel das ist. Ah, und dieser Gürtel, von dem du sagst, was glaubst du, wie viele Meilen braucht man dafür? 9.000. Nee, 20.000. 20? Ja, die ist richtig viel. Teuer, die Gürtelschnalle. Ja. Ich glaube, ein Kollege von mir hat sich die geholt. Okay. Ja, so ist sehr das. Gut. Ich habe mir noch was aufgeschrieben, das wäre ein kleiner Lifehack. Ja. Wir waren gerade schon beim Trinken, ich wollte auch schon die Überleitung machen, aber ist jetzt auch egal. Und zwar war ich auf einer kleinen Messe in Fellbach. Die ist wirklich sehr klein im Vergleich zu dem, was man sich unter einer Messe vorstellt. Und da war ein Stand oder ein Aussteller vom Gardasee. Und die haben hauptsächlich Grappa verkauft oder man konnte es da auch probieren und so. Und meine Eltern waren zufällig, also ich war mit meinen Eltern und meiner Schwester da, meine Eltern waren zufällig direkt eine Woche vor im Urlaub und waren da auch einkaufen und haben sich da auch irgendwie das alles mal angeguckt und so, haben das dann am Anfang gesagt und dann hat der Typ gesagt, ja, wenn das so ist, soll man kleines Krabber-Tasting machen. Er hat da ein paar Sachen, die man ausprobieren könnte. Und dann ging es halt los. Wir haben ein Ding nach dem anderen probiert. Ich war Fahrer, ich habe immer nur so kurz genippt, dass ich den Geschmack habe. Ich habe nicht viel getrunken. Aber der Mann war sehr weise, hat zumindest so gewirkt, also auch sehr kompetent. Der Vertriebler war das, glaube ich. Und der hat einen Tipp gegeben, wie man gerade sehr, was sagt man, hochprozentigen Schnaps trinkt und diesen manchmal unangenehmen Schnapsgeschmack wegbekommt, sodass man die anderen Aromen besser schmeckt. Echt? Also meistens, vor allem ich bin gar kein Grappa-Trinker, meine Eltern sind schon große Fans, aber wenn die mir das angeboten haben, habe ich meistens eher dazu Nein gesagt. Und er hat dann gesagt, es kommt irgendwie davon, dass man als Kind, als Baby, wenn man von der Brust, von der Mutter trinkt, tut man immer einatmen, um den Unterdruck, nee, ausatmen, um den Unterdruck zu erzeugen. Und das gewöhnt man sich an und das macht man dann scheinbar immer beim Trinken, egal was man trinkt. Okay. So ganz unterbewusst. Und was man jetzt machen muss, ist erst einzuatmen, dann trinkt man und wenn man fertig ist mit Trinken, tut man ausatmen. Und nur dann hat man diese ganzen anderen Aromen, die sonst von dem Alkohol so ein bisschen niedergemacht werden oder ein bisschen untergehen. Das kannst du dir merken. Ich kann es mir merken, ich werde es ausprobieren. Einatmen, trinken, ausatmen. Ja. Und am liebsten hätte ich jetzt diesen ekligen Haselnuss-Schnaps, den alle gehasst haben, mal mit dieser Technik getrunken, weil vielleicht wäre der dann besser. Wahrscheinlich. Also wäre wahrscheinlich auf jeden Fall besser, aber vielleicht wäre er dann sogar gut. Ja, schlechter kann er nicht werden. Ja. Das stimmt natürlich. Das ist mein kleiner Lifehack für euch da draußen. Ich fand den ganz passend zu unserem Podcast, weil da viele über Alkohol geredet wird. Okay, muss man auf jeden Fall dran denken, wenn wir das nächste Mal einen Schnappes trinken. Ja, dass wir einatmen, trinken, ausatmen. Ich habe das direkt bei so einem Football-Abend, wo du leider nicht dabei warst, habe ich das kurz angesprochen. Da haben wir es dann ausgetestet. Okay. Und die anderen Leute haben das auch, also man kriegt es ganz easy hin. Das ist jetzt nichts, was super kompliziert ist, wo man erst üben muss. Man muss es sich nur bewusst machen und dann haben alle gemeint, aber, ja. Aber meinst du, dass das nicht auch unterbewusst ist, dass du sagst, jetzt schmeckst du besser, weil du zuerst einatmest und dann trinkst und ausatmest? Meinst du, solltest du das nicht provozieren, sondern einfach die Leute einen Schnaps trinken lassen, ganz normal, ohne was zu sagen und dann nochmal einen Schnaps einschenken und sagen, so jetzt atmet mal ein, trinkt und atmet aus und sagt mir, ob der Schnaps anders schmeckt. Ja, aber dann ist das ja auch schon wieder so nah dran, dass du sagst, ich passe da jetzt auf und irgendwas muss ich ja verändern, sonst würde ich das nicht sagen. Ich glaube, das hat so ziemlich den gleichen Effekt. Aber man kann es ausprobieren, man trinkt es einmal so und einmal so und bei irgendwas Hochprozentigen wird man einen Unterschied schmecken. Hm. Ich sag's euch, Leute, ich habe es alles probiert. Ich bin gespannt. Der hat auch noch einen weiteren Tipp, ja? Wo ich auch gedacht habe, das ist auch was, wo ich davor noch nie gehört habe, habe ich jetzt nett ausprobiert, deswegen könnt ihr ja dann machen. Und jetzt ist auch nicht wirklich die Jahreszeit dafür. Und zwar geht es um Eis. Eis an Eisdielen. Da ist es nämlich so, viele Eisdielenbesitzer, die ihr Eis, das tun die ja irgendwo in so einem Hinterkämmerle an der Maschine einfach anrühren. Das ist irgendeine Grundmasse und da machen die ihre Aromen rein. Und das dann, sind dann die unterschiedlichen Sorten. Und wenn ihr eine Eisdiele seht, wo das Eis so aufgetürmt ist, dann ist es ein schlechtes Zeichen. Mhm. Weil dann wird irgendwas reingemischt, das habe ich jetzt vergessen, irgendeine Kokosmilch, Kokosfett, irgend sowas. Und eigentlich ist Fett schon auch Geschmackträger, also nicht falsch, aber scheinbar ist es qualitativ dann besser, wenn das einfach maximal bündig mit dieser Schale, mit dieser Kachel ist. Dann wäre es besser, das Eis. Also wenn ihr die Wahl habt zwischen mehreren Eisdielen, gerade irgendwo in Italien, gerade am Gardasee, da gibt es eine große Auswahl, dann guckt ein bisschen rum und geht dann dahin, wo die Dinger nicht so aufgetürmt sind. Und dann habt ihr höchstwahrscheinlich das bessere, hochwertigere Eis. Und er hat noch gesagt, auch zum Thema Eis, wenn man gutes Pistazieneis essen will, dann muss man das da kaufen, wo das Pistazieneis eine braune Farbe hat. Ah, ja. Weil theoretisch hat er gemeint, wenn man irgendwie diesen Pistaziensaft, keine Ahnung, wie man das gewinnt, da rausholt, damit man das den Geschmack hat, dann wird es niemals grün. Mhm. Also alles, was ihr grün seht, klar, man hat Pistazie und Grün im Kopf, sagt ja auch zu der Farbe Pistazie. Das kriegt man nur durch Farbstoff hin und dann hat man auch wieder nicht so das Beste. So, das war mal ein Lifehacks. Patrick der Gourmet. Ja, gut. Das ist jetzt ganz normales Eis. Ja, stark. Ah, eins wollte ich noch erzählen. Und zwar zurück nach China. Und zwar waren wir dann an dem Abend, wo es dem Kollegen so schlecht ging, waren wir noch zu zweit bzw. zu dritt unterwegs mit dem einen Dude, der uns rumgeführt hat. Und da haben wir Fahrradsightseeing gemacht. Okay. Und das kann ich empfehlen, wenn ihr in irgendeiner Stadt seid oder sowas, dann schnappt euch einfach ein Leihfahrrad, gibt es hier manchmal. Ja. Und schmeißt euch halt drauf, fahrt in der Gegend rum, und man sieht so viel und man lernt die Stadt irgendwie ganz anders kennen. Also wie es so ist, da im Straßenverkehr zu sein, ohne dass man irgendwie in Gefahr ist. Vor allem in Peking gibt es extra Fahrradwege direkt an den Straßen und normalerweise ist der Verkehr so oder tot, aber hupt jeder jeden an, ja, und jeder nimmt jeden die Vorfahrt. Und ja, auf dem Fahrradweg ist einfach überragend. So, du fährst an den Präsidentengebäuden vorbei, guckst so rum, dann kommst du richtig voran und siehst einfach alles, was du sehen willst. Fahrradsightseeing. Ist ein guter Tipp. Ja. Wir hatten ein paar Mal schon im Urlaub unsere Fahrräder dabei, unsere alten klapprigen. Und für sowas waren die dann gut. Aber ich habe es auch schon ein paar Mal bei irgendwelchen Leuten auf Instagram gesehen, dass die sich so ein Leihrad nehmen und dann ein bisschen rumtuckern. Weil man ist dann doch nicht so langsam, wie wenn man nur zu Fuß alles anguckt. Das ist bei kleinen Orten oder Städten geht es dann schon auch. Aber meistens muss man ja erst mal reinkommen. Und diese Leihräder werden wahrscheinlich an irgendwelchen Bahnhöfen und Bushaltestellen rumstehen. Genau. Und dann schnappt man sich das und fährt rum. Ja, hört sich gut an. Hört sich richtig an. Stark. Sehr gut. Ja, wir hatten ein großes Event die Woche. Ja, hat man. Ja, war wild. Nee, nicht diese Woche, letzte Woche. Letzte Woche. Deswegen konnte man letzte Woche nicht aufnehmen. Das war ein Grund dafür. Sonst wäre es vielleicht ein bisschen früher, aber da war es dann direkt von der Arbeit, ging es für mich dann los. Wir hatten Konzerttickets. Ja, yeah, für Roy Bianco. Roy Bianco. Und die Abunzadi Boys. In Ludwigsburg. Ja. Das heißt, wir mussten erstmal dahin kommen und wir haben uns dafür entschieden, dass wir einfach alle zusammen dahin pilgern, weil wir hatten natürlich Leute bei uns in der Gruppe, die kennen sich mit den Öffis aus. Die sind nicht gleich irgendwie abgefuckt, wenn es heißt, ja, das kommt jetzt doch nicht nach Plan und so weiter und so fort. Und hatten dann auch einen David, der das alles, glaube ich, gecheckt hatte. Und es war auch gar nicht so kompliziert, dann da hinzukommen. Wir mussten mit dem Schienenersatzverkehr fahren, also ein Bus, der bis zum Bahnhof nach Marbach, glaube ich, gefahren ist. War ein bisschen wild, weil der viele Kurven fährt. Und vor allem hinzu, es hatten wir keinen Stehplatz. Da hat es uns, also mich hat es ein bisschen umeinander geschleudert. Ja, ist scheinbar normal, wenn man die Strecke mit dem Bus fährt. Ja. Aber ging auf jeden Fall schon gut los. Ja, auf jeden Fall. Vor allem am Anfang sind wir noch rückwärts gefahren. Wir hatten dann irgendwann mal einen Sitzplatz. Aber rückwärts fahren geht da gar nicht auf der Strecke. Wir hatten erst ein Bier drin, darin lag es nicht. Aber nee, das war nix. Ja, aber wir sind dann irgendwann angekommen, Ludwigsburg. Und ich kann mich an gar nichts mehr erinnern von Ludwigsburg. Ich weiß nicht, das letzte Mal bin ich, glaube ich, auch mit der Bahn angekommen. Aber dann läuft man halt irgendwo raus und weiß eigentlich schon, wo man hingeht. Ich habe mich nie da irgendwo umgeguckt und deswegen kam mir die Stadt sehr fremd vor. Ja, ich kann es auch nur, weil ich da in der gleichen Arena, in der MHP-Arena vor einem halben Jahr oder sowas beim Basketball war. Aber mehr kannte ich auch nicht. Ich kannte nur die Gegend, aber ich war nie oft in Ludwigsburg. Ja, aber ja, wir haben dann da noch was gegessen, ja. Kleinigkeit beim Döner, ja, so ums Eck rum. Der war tatsächlich überraschenderweise sehr gut, muss ich sagen. Ja, wir haben den auch damals ausprobiert beim Basketball und fanden den auch gut. Und der ist nicht so der direkte Döner, den du siehst, wenn du beim Bahnhof rauskommst, dann musst du nochmal ums Eck. Und das sind meistens die besseren. Weißt du, wie der hieß? Nee. Sonst hätten wir da ein kleines Shoutout geben können für alle, die vielleicht irgendwas Ähnliches vorhaben und dahin müssen. Es war cool, wir waren eigentlich eine große Gruppe und konnten da aber alle drin sitzen. Und konnten auch unsere mitgebrachten Getränke da verzehren, ja, hat niemanden gestört, war richtig korrekt von den Jungs da. Und die haben auch ziemlich schnell das alles so rausgeballert und ja, also wir haben da keine Zeit groß liegen lassen und konnten dann auch hinlaufen zur Arena und da waren dann schon die ersten Fans und man hat es erkannt, dass das da irgendwie so ein bestimmtes Motto vorherrscht, was da abends abging irgendwie. Ja, Kult. Das war Kultur, ja. Entweder waren die Leute bunt angezogen oder hatten irgendwelche Anzüge an oder ja, also zum Teil spezielle Leute, aber alle haben so sehr, sehr relaxed gewirkt, was mir gut gefallen hat. Manchmal bist du bei so Konzerten, das sind auch komische Leute, aber denkst so, ja, die sehen so aus, wie wenn die mit 3-4 Bier dann anfangen rumzustressen oder so. Und das war da gar nicht der Fall. Da waren alle super entspannt und alle irgendwie am Witzeln und Jokes machen und am Lachen und haben sich alle, glaube ich, gefreut darauf, auf das, was kommt. Ja, so kam es mir auch vor. Also die Leute, die dort waren, waren alle super freundlich und hatten richtig Bock auf das Konzert. Das war echt eine wunderschöne Gesellschaft. Ich werde eine Kleinigkeit vorbereitet, damit du vielleicht ein bisschen Spaß hast beim Einlass. Wir haben alle Tickets auf unserem Handy gehabt, schön in der Wallet, ganz unproblematisch und wurden auch direkt von den Handys daran erinnert, dass es da jetzt losgeht. Und dann wurde das Ticket schon auf dem Sperrbildschirm angezeigt. Und deins hatten wir ausgedruckt und wollten es möglichst groß ausdrucken, weil das halt witzig ist und du magst Sachen, die unproportional, unverhältnismäßig groß oder unverhältnismäßig klein sind. Leider hatte niemand die Möglichkeit, das größer als A3 auszudrucken, aber war trotzdem schon ganz witzig, muss ich sagen. Ja, war auf jeden Fall witzig und die Einlasskontrollleute fanden es auch witzig, aber es hat auch überraschend gut funktioniert. Der QR-Code war zwar so groß wie ein Handy, aber die hat ihren Scanner rangehoben und direkt ging es los. Ja, also Einlass, muss ich sagen, war wirklich problemlos. Da war eine riesen Menschentraube, die sich da so reingedrückt hat, aber ja, die haben sich nicht sonderlich viel Mühe mit Kontrolle gegeben. Also ich wurde nicht einmal abgetascht, nicht mal mit so Jacken oder Hosentaschen und so. Ich glaube, die haben nur von den Frauen die Handtaschen durchsucht. Ja, ist ja. Und das war's dann. Und dann war aber ein bisschen problematisch, muss ich sagen. Ich weiß nicht, an was es da gelegen hat, aber Garderobe war ein bisschen Katastrophe. Ja, Garderobe. Es gab auch nur eine Garderobe für schätzungsweise 5000 Leute. Und die war ungefähr 5 Meter breit und so viele Leute wollten gleichzeitig ihre Jacken abgeben. Und da waren 4 Mädels, die waren so 20 oder sowas und mussten das Ganze koordinieren. Und irgendwann hatten sie den kompletten Überblick verloren, wo sie was hingehängt haben. Und wir standen da und nichts geht vorwärts. Und dann irgendwann haben sie dann losgelegt. Und dann ging es dann doch einigermaßen. Aber wir haben dann bestimmt 20 Minuten gebraucht, bis die Jacken endlich weg waren. Ja, wir sind nur erst kurz rumgestanden, weil ich auch dachte, da ist so viel los, da müssen wir uns nicht einstellen. Aber irgendwann willst du halt dich auch, willst deine Jacken loswerden, dass du dir was zu trinken holen kannst. Und ich stand relativ weit vorne schon und dann hat man wirklich gesehen, wie die keine neuen Jacken angenommen haben und einfach die ganze Zeit nur geredet haben und irgendwie, wie wenn es da ein Problem gab, aber das Problem hat alle Leute, also alle, ich weiß gar nicht, ob es 4 waren, aber kann schon gut sein, die waren alle beschäftigt, um das Problem zu lösen. Es hätte auch jemand einfach an einer anderen Stelle schon mal weitermachen können, dass irgendwas voranging. Ja, wahrscheinlich gab es irgendwie Chaos. Mach die 32, ich mach doch die gelben. Ich mach die Reihe und das Ding und die Jacken. Ja, war Quatsch. Ja, auf jeden Fall. Ah, mehr Garderoben bei der MHP-Arena, ja. Leute. Und vom Catering-Team, muss ich sagen, war ich auch ein bisschen enttäuscht. Ja, es gab zwar in jeder Ecke von der Arena, gab es zwar einen Bierstand, aber das ging auch nicht sonderlich schnell. Wir hatten Glück, dass ich jemand getroffen habe in der Schlange, der sehr weit vorne stand. Und da konnten wir uns schon reindringen, wo wir zu zweit ein Bier holen waren. Aber ansonsten hätte ich mich da, weiß nicht, ob ich mich da angestellt hätte, weil die Schlange war bestimmt 50 Meter lang. Ja, und ich hätte auch glauben können, dass bestimmt da 70-80% von den Leuten einfach ein Bier wollten. Dann hätte ich ja schon mal die Bier, wenn du siehst, da ist eine riesen Schlange, dann zapft doch einfach Bier und dann kann sich jemand die nehmen. Muss ich nicht warten mit, aha, was kriegt der? Ja, 6 Bier. Okay, und dann fängst du an mit Zapfen, dann geht es halt auch nicht voran irgendwie. Ja, deswegen geht es im Stadion immer so schnell, weil da haufenweise Bier rumsteht. Aber das ist ja eigentlich auch ein Stadion. Ja, aber das ist halt nicht gut organisiert. Das waren ja, die hatten alle so wie so Trikots, also wie so Mannschaftstrikots an, wo auch irgendwas drauf stand mit Catering und MHP-Arena und sowas und irgendwas mit Gourmet und keine Ahnung. Also theoretisch die Leute, die das wahrscheinlich immer machen und als ob bei einem Basketballspiel das anders abläuft, da wollen die Leute auch was trinken und was essen und so. Also ich habe es nicht verstanden, was da falsch war. Ja, ich auch nicht. Aber wir haben es trotzdem irgendwie mal geschafft, was zu trinken zu bekommen, deswegen. Ja, manchmal auch zu ungünstigen Zeitpunkten. Also ich weiß nicht. Also ich würde niemals werden im Konzert, wenn gerade keine Pause ist oder sonst irgendwas, weggehen und ein Bier zu holen. Das sehe ich nicht ein, dafür bin ich ja da für das Konzert. Ja, antizyklisch. Ja, antizyklisch. Dass keine Schlange ist. Ja, wow. Hat nicht funktioniert. Nee. Ich glaube, ich habe ein Lied verpasst. Also. Ja, scheiße. Naja, war okay. Aber kommen wir doch mal zur Musik. Ja. Irgendwann stand man da drin, in der Arena war erstaunlich klein. Ja, fand ich auch. Also beim Basketball sah es viel größer aus und wenn du da mittendrin unten stehst, du guckst dich so um, ja, gefühlt 15 Meter breit ist das Ding. Sowas, ja. Und auch nicht arg viel länger. Nee. Aber du kannst die Gesichter von jeder einzelnen Person, die die Arschsitzplätze haben, kannst du erkennen. Ja, habe ich gedacht. Ich habe einen Kollegen, von dem wusste ich, dass er da irgendwo sitzen sollte, theoretisch. Habe mich immer so umgeguckt, ob mir vielleicht jemand winkt oder so. Aber ich hab die nicht so genau erkannt, die Leute. Für mich waren sie dann doch ein bisschen zu weit weg. Ja. Oder dass ich halt eine Person an sich erkenne, ob das jemand ist, den ich kenne. Ja, wie stehen wir eigentlich zu Sitzplätzen bei Konzerten? Also bei einem Konzert, wo so ist wie das, wo man gut tanzen kann, würde ich sagen, ist was verschenkt. Ich glaube, man hat mehr Spaß, wenn man da unten steht und sich bewegen kann. Okay, ich tue die Frage umstrukturieren. Hättest du dir Karten gekauft für Roy Bianco, wenn es nur noch Sitzplätze gegeben hätte? Nee, ich glaube nicht. Ich auch nicht. Ich würde mir, glaube ich, für keinen Künstler Sitzplätze kaufen, den ich mag. Okay, nee, also ich hatte auf jeden Fall schon mal Karten für ein Konzert und da war, glaube ich, auch unten sogar bestuhlt, also da bist du oder so gesessen, ja, und das war auch passend. Dann. Das ist was anderes. Ja. Das ist was anderes. Ja, wenn es die Möglichkeit zum Stehen gibt, dann ist Stehen, glaube ich, schon. Dann ist es ja auch so gedacht. Ja. Ja. Ja, wir standen da rum. Und da kam am Anfang dann so, also so wie es, bis halt alle drin sind, bis alle versorgt sind und so weiter, lassen die ja immer davor ein bisschen Musik laufen und die hat mir gut gefallen. Da kamen schöne alte deutsche Schlagerlieder aus den 70er Jahren. Irgendwann ist es ein bisschen ins Italienische gedriftet. Aber das sind Lieder, die ich mag und auch mitsingen konnte. Und man hat auch gemerkt, dass die anderen Leute da Bock drauf hatten und haben auch schon mitgesungen. Das hat so gut gepasst. Also ich liebe ja generell die Art von Musik, die vor Konzerten läuft, einfach so leise nebenher. Ja. Meistens bei Hip-Hop-Konzerten ist irgendwie irgendwelcher Ami-Rap, den kein Mensch kennt. Die finde ich auch immer geil, weil das drückt. Aber es ist halt so leise, dass du halt einfach nur merkst, dass irgendwie geile Musik für nebenher ist. Aber dann für den, in dem Fall Schlager. So, was war ein Beispiel? Gar nichts ein. Was war drin? Da gibt's ein Beispiellied. Wahrscheinlich nicht. Ich glaube auch nicht. Aber ist nicht so Udo Jürgens oder sowas in die Richtung. Ja. Auf jeden Fall war das super unterhaltsam und man hat auch immer gemerkt, je lauter die Musik wurde, desto mehr waren die Leute in der Crowd, waren hyped auf das Konzert und haben alle mitgesungen. Das war irgendwie auch mega cool. Ja. Ja. Ich kann auch dieses Sarah Peque Ti Amo, ja, und da haben alle am Anfang so die erste Zeile so gewusst, was das, wie es ungefähr klingen muss und so, und dann war schlagartig, wusste niemand mehr, wie das Lied weitergeht. Und dann war einfach Ruhe, aber dieser eine Moment, wo kurz alle das Lied erkennen und richtig laut mitsingen, der war richtig geil. Ja, das ist toll. Ja, und dann ging's los mit der Dilla. Mit Dilla, ja. Ist sie Dilla oder ist die Band Dilla? Ich glaube, sie ist Dilla. Okay. Ja, aber Dilla habe ich schon mal gesehen bei Kraftklub als Vorband. Da hat sie mir besser gefallen. Weil da hat sie noch ohne Band gespielt, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und wenn man ihre Musik auch auf Spotify hört, dann ist das eher so mit fancy Elektrobeats und alles Mögliche. Und da passt es besser, weil sie singt auch relativ schnell da drauf. Mhm. Fast schon Rap oder Hip-Hop. Und da gefällt mir es richtig gut, aber mit der Band kommt das gar nicht rüber. Und mir hat es gar nicht gefallen. 2 von 10. Mir hat es auch nicht gefallen, aber eher, also ich habe es gar nicht gekannt, ich habe kein einziges Lied von ihr vorher gehört und auch währenddessen, bin dem komplett offen entgegengegangen, also ich gebe Leuten schon immer eine Chance, aber es war gar nicht meine Musik und zusätzlich war sie noch richtig scheiße abgemischt irgendwie, also ich habe die Texte, dadurch, dass ich die Lieder nicht kannte, habe ich nicht mal die Texte verstanden. Ja. Und dann habe ich auch so gedacht, ah, scheiße, das ist echt ein bisschen schade, weil das würde allein schon reichen, dass man vielleicht, dass es vielleicht ein bisschen zugänglicher wird, aber da ging gar nichts. Irgendwie Grischi hat dann gemeint, ja, die anscheinend ist die MHP-Arena in Ludwigsburg dafür bekannt, dass der Sound irgendwie immer scheiße ist. Aber das kann doch gar nicht sein. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Weil die Schleierhalle ist doch bekannt dafür, dass der Sound scheiße ist. Damit habe ich auch gerechnet. Und selbst da bei Kraftklub war es besser zu hören. Okay. Von der Texte her. Okay. Ja, und mir ist jetzt auch aufgefallen, das ging gar nicht. Du hast kein Wort verstanden, auch wenn du die Texte gekannt hast. Okay, ja, das ist schlimm. Das ist auch schade. Ja. Gut, das merkt sie auf der Bühne nicht. Ja, aber es wurde dann besser mit der Zeit, aber auch nicht wirklich. Und das letzte Lied, da hat dann die Band irgendwann aufgehört zu spielen. Da gab es so einen kleinen Part, wo sie geredet hat mit hier, gleich geht's weiter und sowas. Und dann ist irgendwie umgeswitcht auf diese originalen Elektrobeats. Und dann war es auf einmal viel besser, auch von den Texten her. Stimmt, ja. Und auch von der Stimmung her, weil dann war alles wie immer und das stand top. Ja, schade. Schade, schade, wenn man seine Laufauftritte so gestaltet. Ja, vor allem musst du ja noch mehr Leute zahlen und mehr Soundcheck machen und so. Also da kannst du ja sparen, den Quatsch. Ja. Dilla, hörst zu. Hörst du. Aber immerhin bist du dann nicht alleine auf Tour, weil dann hast du eine Band, kannst mit denen abhängen und so, wenn du ganz alleine bist. Ja, du hast ja so einen Soundtechniker dabei und sowas. Ja, aber wenn das Idioten sind. Ja, dann holst du ja halt Tänzer oder sowas, was weiß ich. Stimmt, das war Sinn. Ja. Einer mit der Triangel. So. Dein bester Kumpel, dem Schmidt, weil der spielt Triangel. Ja, zum Glück ging es dann los mit der eigentlichen Band, und zwar Roy Bianco. Und die Abrunzadi Boys. Ja, war schön inszeniert alles. Also man hat ja im Hintergrund schon gesehen, so ein paar weiße Säulen und Fenster, also das Bühnenbild, ein paar Blumen sind glaub rumgestanden und so, und alles war atmosphärisch beleuchtet. Hat auch die ganze Zeit dann gewechselt, immer wieder die Beleuchtung. Habe ich dann im Nachhinein auf meinen Bildern gemerkt, dass das am Anfang war es glaub lila oder sowas, aber je nach Lied, je nach Stimmung vom Lied haben sie das ein bisschen angepasst. Das fand ich richtig cool. War nicht so mega krass aufwendiges Bühnenbild, aber nee, war stimmig. Schon nicht ohne da einfach so Säulen oder sowas hinzustellen. Keine Ahnung. Wahrscheinlich ist eine LED-Leinwand schneller aufgebaut wie der Scheißdreck. Ja, wahrscheinlich schon. LED-Leinwände sind schon auch cool, aber ich habe auch gern was Haptisches. Ja, mir hat das auch gut gefallen. Hat auf jeden Fall gepasst. Und auch die Jungs sind dann so reingelaufen und waren natürlich alle in ihrem Anzug gekleidet und spielen halt komplett so diese Rolle von das, was, also ich glaube, egal was man sieht, ich habe jetzt vor kurzem auch ein Interview gesehen, wo sie ihre Bandgeschichte, ihre Gründungsgeschichte erzählen, wo ja alles komplett von vorne bis hinten gelogen ist und auch die Moderatoren die ganze Zeit schmunzeln mussten in dem Interview, was die von sich geben. Aber die Art, wie sie es machen, ist halt quasi genau das, was sie auf dem Konzert auch machen. Also dieses, die bewahren so diesen Schein, dass sie so ein bisschen, ja, also sie sind immer maximal gut gelaunt irgendwie. Also sie reden immer so ganz fröhlich und alles ist heiter und es gibt quasi nichts Schlechtes und sowas. Und das ist schon cool, weil das geht ein bisschen, glaube ich, auf einem über und dann denkt man halt auch so, ja, eigentlich ist doch alles in Ordnung irgendwie. Genau so ist es. Ja, aber ich liebe auch diese Geschichte, wo sie es damals beim ersten Konzert, wo ich war, auf dem Festival, haben sie es auch erzählt, ja. Seit 82 gibt es Roy Bianco, die Abrunzadi Boys, und aber nach der schlimmen Trennung 96 oder sowas, ja, haben sie sich jetzt wiedergefunden, 2017. Und dann kam allein schon der Name vom ersten Album, Greatest Hits, sagt alles. Ist auch sehr gut, ja. Gut gewählt. Ist einfach von vorne bis hinten schlüssig und sie tun so, als ob sie Kult wären, obwohl sie den Status noch gar nicht erreicht haben. Aber es ist halt einfach schon Kult, obwohl es das noch gar nicht ist. Ja. Und alle nehmen das, glaube ich, auch so an. Also da waren richtig kranke Fanboys, die dann auch, keine Ahnung, das alles so, wie sagt man? Fühlen. So fühlen irgendwie, ja. Und auch das so wiedergeben, dass es wirklich so ist, dass man das so, man sagt das so lange, bis es alle quasi glauben und gar nicht mehr hinterfragen. Ja, ist wie eine Sekte. Ist wie eine Sekte, ja. Die sagen doch auch, wo es losging, ging es doch auf, ja, herzlich willkommen zu dieser Messe oder sowas. Also wie wenn das jetzt so ein religiöses Fest wäre oder sowas. Und ich glaube, gegen Ende haben sie es auch nochmal erwähnt, dass man das jetzt genießen kann, dass man hier Teil war von diesem großen, keine Ahnung was. Und man soll das auch so in sich, so, ja, sehr religiös auf jeden Fall. War schon gut. Ja, am liebsten hat mir, oder was mir am besten gefallen hat, ist die Trompete. Ich mag den Sound von Trompete und Trompetensolos, vor allem in meinem Lieblingslied gibt es ein langes Trompetensolo. Ja. Und das hat mir besonders viel Spaß gemacht. Was ist dein Lieblingslied? Mein Lieblingslied, da bin ich gerade zu much im Kopf. Ponte di Rialto. Ponte di Rialto, genau. Haben sie gespielt, da habe ich auch ein Video gemacht und da haben alles richtig laut mitgesungen. Ja. Und du hast gesagt, das ist mein Lieblingslied. Ich wusste schon immer, das ist ein Banger. Ist oder irgendwie sowas. Und alle haben es krass gefühlt. Ja. Und dann habe ich euch gefragt, wie kann das nicht das beste Lied von Roy Bianco und die Abrunzadi Boys sein? Hat auf jeden Fall was, ja. Und war auf dem Greatest Hits Album drauf, gell? Ja, wenn ich es richtig im Kopf habe, ja. Ich glaube schon. Ja, meine Highlights waren auf jeden Fall die Classics, wo auch ich dann irgendwann gesagt habe, Also ich war nicht abgeneigt von Anfang an. Ich habe ja ziemlich schnell gemerkt, dass es geil ist. Aber gerade die Lieder, wo man am Anfang hängen bleibt, ist Bella Napoli und Quando Costa. Weil die kann man wunderbar mitsingen, die sind sehr eingängig. Und das hat man auch da live gemerkt, dass das wahrscheinlich viele Lieder sind, die die Leute dazu gebracht haben, die zu hören und auch dann irgendwann mal zum Konzert zu gehen. Ja, es gab einen großen Strudel. Ja, es gab einen großen Strudel und der wurde auch veröffentlicht von den Boys auf der Bühne. Und da habe ich für euch Zuhörer dann ein Suchbild vorbereitet, wo ihr einen Patrick suchen könnt. Vielleicht findet ihr ihn. Also, ich glaube, ich habe mich selber nicht gesehen, aber ich habe andere von unseren Freunden, wo dabei waren, gesehen bei dem Strudel. Ja. Das ist ein relativ aktuelles Video auf dem Instagram-Kanal. Guckt da mal rein, da steht auch irgendwo Ludwigsburg dabei. Ja, da waren wir beim Strudel. Da wird erklärt, wie so ein Schlagerstrudel funktioniert. Ja, und hat sich auch immer sehr schnell ergeben bei den Liedern, ja, wo man gemerkt hat, es geht ab. Und dann war das ein riesengroßes Ding und es war cool, weil es dann, also es war nicht so komplett vollgestopft da, die Stehplätze. Und man konnte es gut machen, ohne dass es irgendwie zu eng wurde. Und wenn man keinen Bock hatte, konnte man genauso am Rand stehen, da hat man mega viel Platz gehabt einfach. Also mir hat es sehr gut gefallen. Ja, ich fand auch, man hätte den Stehplatzraum noch ein bisschen voller machen können. Nur so ein Schnuff, vielleicht noch 100 Leute mehr. Ja, dass man ein bisschen mehr Schweiß von anderen Leuten abbekommt. Ja, genau, das ist ja das, was man will. Das will man eigentlich auch, ja, tatsächlich. Das muss schon dabei sein. Ja. Und ich würde behaupten, es ist niemand hingefallen beim Strudel, anders wie bei anderen Konzerten. Ja. Da fällt man ja, oder manche fallen da regelmäßig hin, vor allem kleinere Menschen. Ja, dadurch, dass es nicht ganz so rasant ist wie irgendwie ein Moshpit oder ein Circle Pit oder irgendwas, hat man sich dann doch unter Kontrolle und zur Not steht einer dabei, der einen irgendwie heben kann oder so. Ich habe es auch nicht gesehen, dass jemand hingefallen ist. Also kann man empfehlen, diese Konzerte? Kann man empfehlen, ja. Ich fand es auch cool, dass sie irgendwann gegen Ende dann so gegangen sind. Da hast du gedacht, jetzt ist schon aus oder wie, das war jetzt kurz. Und dann sind sie irgendwann in so einem Seiteneingang, ist ja wie so ein kleines Podest immer in Stadien, mit so einem Zaun drumherum. Und dann sind quasi nur der Roy und der Zati. Ja, da, und die Band wurde gegründet aus zwei Personen, vom Roy Bianco und den Apron Zati Boys, aber der wird liebevoll Zati genannt. Der hat dann seine Gitarre mitgenommen und dann haben sie da so quasi eine, wie sagt man? Ein Gesangsduo aus einem Gitarristen und einem Sänger. Ich habe gedacht, da gibt es einen Begriff dafür. Ich weiß es nicht. So Singer-Songwriter-mäßig. Aber halt mit zwei Personen, ja. Aber mit zwei Personen. Ja, da haben sie nämlich tatsächlich eins meiner Lieblingslieder gespielt und das ist Cosenza Weihnacht. Ja, auf jeden Fall. Und das, da fand ich es tatsächlich schade, dass sie das nicht in Vollbesetzung gespielt haben, weil das zum Schluss eskalativ ist, das Lied. Steigert sich so ein bisschen rein und Schlagzeug drescht dann auch ordentlich. Und war aber trotzdem gut. Also ich fand es cool, da haben sie dann auch nochmal ein bisschen gelabert und das nochmal den Leuten verinnerlicht, dass das hier die große Messe ist des Italo-Schlagers und dass sie sich freuen, da zu spielen und so weiter und so fort. Und haben sie zwei, drei Lieder oder so gespielt und dann ging es aber auf der Bühne nochmal weiter für das große Finale. Ja, und das dann auch wieder eine halbe Stunde ging. Das dann auch wieder eine Weile, was sehr gut war. Ich glaube, insgesamt haben sie 2 Stunden gespielt, more or less. Und das war dann auch echt akzeptabel. Eine gute Zeit. Ja, aber es kam mir kürzer vor, wie es tatsächlich war. Ja, mir kam es genauso vor, wie es war. Und auch schon, wo sie dann kurz aufgehört haben, habe ich gedacht, ja, okay, es fehlt zwar noch ein bisschen was, aber eine Stunde haben sie da schon gespielt. Und habe ich gedacht, ja, es wird schon noch was kommen, auf jeden Fall. Aber dass noch so viel kommt, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ja, nee, war gut, kann man empfehlen. Vielleicht das nächste Mal nicht in Ludwigsburg, vielleicht in einem anderen Etablissement mit besseren Mischern. Ich glaube nicht, dass es an der Technik gescheitert hat, aber ich will den Leuten auch nichts unterstellen. Ich glaube, es ist nicht einfach, sowas zu machen. In der MHP-Arena in Ludwigsburg gibt es D&B Audiotechnik-Boxen. Ja, also da wissen wir, dass es gut ist. Das knallt und schallert. Ja, geschallert hat es tatsächlich, aber irgendwie mittendrin hat ein bisschen was gefehlt. Ja. Da war ein Regler zu weit unten. Ich sag's, wie es ist. Ja, sehr schön. Das stand bei mir unter Highlight. Tatsächlich. Mir ist noch was aufgefallen in meiner letzten Folge, die schon da weit hinliegt. Ich habe eine Empfehlung gemacht und ich hätte eigentlich eine viel bessere Empfehlung machen können. Ja, dann starten wir doch da rein. Aber ich habe auch eine Empfehlung, vielleicht kann ich anschließen. Ich, ja, okay, drück mal den Knopf. Ja, okay. Werte Zuhörerinnen und Zuhörer, die Empfehlung der Woche. Ja, meine Empfehlung hat jetzt das Problem, dass selbst wenn die beim letzten Mal schon gekommen wäre, dadurch, dass es die Probleme gab, war es auch schon ein bisschen zu spät. Und zwar wäre es Seven vs. Wild gewesen, weil das hat da gerade angefangen. Da waren, glaube ich, 2 Folgen draußen oder eine Folge. Und ich hätte es einfach empfehlen können, weil ich ja jetzt auch mitbekommen habe, dass du das auch dir ein bisschen gerade beim Heimflug und so reingezogen hast und unser Freundeskreis auch sich immer mehr erweitert hat mit Leuten, die das gucken. Was cool ist, weil dann kann man drüber reden. Ja, auf jeden Fall. Aber ich habe gerade so wenig Zeit, dass ich immer noch bei Folge 9 festhänge. Oh. Ach, das ist echt hart, aber... Es ist auf jeden Fall sehr witzig. Ja, wir können jetzt auch nicht drüber reden. Ja, sonst soll ich die spoilern. Es ist noch zu früh. Wir warten noch ein paar Folgen, dass wir noch dann noch drüber reden können. Aber die Leute da draußen haben Zeit, dann zuzuhören. Genau. Dann verschiebt man das einfach. Ich glaube, es geht auch noch eine Weile. Die sind ja dieses Jahr wieder 14 Tage... Dort sind wieder 7 Teilnehmer, dieses Mal ohne Fritz Meinecke. Und dieses Mal sind alle auf einem Haufen, zumindest mal am Anfang. Also nicht wie sonst, dass es 2 Grüppchen gab oder dass jeder an einem einzelnen Spot war, sondern das Szenario war ein Flugzeugabsturz. Deswegen haben sie da ein Flugzeug drauf abgeworfen, was cool war. Das sieht man in den Behind-the-Scenes aus, sehr zu empfehlen. Und ja, dann ist es jetzt auch eine ganz andere Dynamik, weil die müssen ja untereinander klarkommen, was sehr interessant ist. Und es ist so eine Mischung, glaube ich, aus so Survival und aber sowas wie Big Brother. Ja. Es ist sehr viel Zwischenmenschliches, sehr viel, also auch Beef ist vielleicht übertrieben, aber man merkt schon, dass manche Leute nicht miteinander klarkommen. Ja. Und was normal ist, wenn du eine Gruppe von fremden Leuten auseinandersetzt. Ja. Ja. Nee, aber die Leute sind gut ausgewählt, die gefallen mir. Und ja, ich suche da krank rein. Ja, das ist höchst unterhaltsam. Ja, guckt es euch mal an, vielleicht können wir dann in einer späteren Folge darüber reden. Ja, ich habe auch noch eine Empfehlung, die auf YouTube stattfindet, und zwar für die Leute, die gern lachen. Und zwar und zwar bin ich ja eigentlich kein Fan von Comedy auf YouTube schauen, beziehungsweise Auftritten auf YouTube schauen, weil es einfach nicht so rüberkommt, so wie es ist, wenn du live da bist. Aber das Comedy-Special vom Alex Stolt, das ist einer von den 4 Freunden, falls du das schon mal gehört hast. Das hast du mal empfohlen, ich habe es mir auch mal angeguckt, genau. Und ich habe ab und zu TikToks bekommen, wo die irgendwelche Live-Podcast-Auftritte haben. Ja. Und dieser Alex Stolt, der hat in sein Programm, das dauert ungefähr 1 Stunde, hat er hochgeladen auf YouTube. Wenn ihr Alex Stolt Comedy-Special eingibt, kommt das einfach auch direkt. Fahrt euch das rein, das ist super witzig und es kommt sehr gut rüber auf YouTube. Und er hat einen sehr trockenen Humor, aber das ist genau meins und vielleicht teilt ihr meinen Humor. Sehr gut. Wie lange geht das? Stunde. Stunde. Ja, perfekt. Kann man sich mal abends reinfahren. Ja. Glaube ich, gibt es mir auf jeden Fall. Ich mag Comedy. Nicht jedes Mal, aber ab und zu ist dann ganz geil. Ja, sehr schön. Wie sieht's aus? Ich hätte noch ein ganz kleines Bubble-Update, aber das wäre gar nicht so wichtig. Ja, ich auch. Ich muss nämlich noch angeben. Okay. Ja, dann darfst du. Ja, okay. Bubble-Update. Also, meine Bubble ist nach wie vor die Flipper-Bubble. Ja. Und zwar nach langem YouTube-Videos gucken und schauen, How to Not Suck at Pinball. habe ich mein Spiel verbessert und habe es jetzt endlich geschafft, den Highscore, den Minimal-Highscore zu schlagen von 25 Millionen. Und zwar bin ich sogar nach 2 Millionen drüber, und zwar 27 Millionen, und ich bin jetzt offiziell auf dem Scoreboard von Flipper. Und das macht mich sehr stolz, weil da steht jetzt B-U-B. Ich wollte gerade fragen, wie viele Zeichen man hat für den Highscore. Du hast nur 3. So wie früher bei den PlayStation 1 Games. Ja, das gefällt mir. Ja. Also, 27 Millionen gilt es zu schlagen für die Leute, die mal Interesse haben zu flippern. Oder da ist halt schwierig, als so Dulli, der da mal kurz kommt zum Spielen, da so Punkte abzusahnen. Vor allem, wenn man immer mit vielen Leuten spielt, finde ich, ist das Problem, dass man so schnell wieder raus ist, weil die Runden bei den anderen ja auch nicht so super kurz sind. Und dann, bis man wieder dran ist, dann verdattelt man, hat man einmal eine gute Runde und der nächste Ball ist dann direkt irgendwie für den Arsch. Und ist schwierig tatsächlich. Ja, ich glaube, alleine ist schon geiler auch für so Highscore-Jagden. Ja, auf jeden Fall. Gesellig ist schon sehr krass. Und ich habe auch einen neuen Modus herausgefunden, wie man also ein neues Level quasi, was passiert. Und zwar habe ich ja den Avengers Flipper. Und da gibt es verschiedene Charaktere von den Avengers, die du halt bespielen kannst, wenn du irgendwelche Ziele treffen musst und sowas. Und es gibt einfach einen PvP-Modus. Das heißt, wenn du beispielsweise 8-mal in der Captain America reinschießt, dann startet der PvP-Modus für den Captain America und es wird zufällig einer rausgesucht. Okay. Gegen den der spielt. Dann kommt eine zweite Kugel ins Spiel und dann leuchten nur die zwei Bahnen von deinen zwei Charakteren. Und je nachdem, wie oft du dann in welchen Charakter schießt, gibt es dann Punkte. Ach so, ich habe jetzt erst an PvP dran gedacht, dass du gegen die anderen Mitspieler mit dir spielst und deine quasi Hindernisse oder irgendwas in den Weg setzt. Nee, du keine Punkte holen zwei Charaktere gegeneinander spielen. Ah, okay. Ja, okay, vielleicht nicht das richtige Begriff. Je nachdem. Ja. Ja, sehr cool. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Dann müsste ich mich mal ein paar Stunden bei dir unten im Bubi-Dome einschließen, damit ich dein Highscore knacken kann. Kein Problem, lässt sich einrichten. Tue ich mal dann einen Abend verbringen und dann gucken wir mal, wo das hinführt. Sehr schön. Dann würde ich mal behaupten, wir sind durch. Ich bin durch. Ich bin auch durch. Auf jeden Fall ist die Folge durch. Wir wünschen euch viel Spaß beim Hören, beim pünktlichen Hören von der Folge. Alles funktioniert reibungslos. Und sagen bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Ciao.